22. Kapitel. Wohnungsbesichtigungen, Opernbesuche, Spaziergänge mit Dagobert, so vergingen 14 Tage im Fluge. Täglich kamen Briefe von Innstetten und es war klar, dass er langsam böse wurde. »Mama, Innstetten will nicht länger warten. Ich denke, wir mieten heute noch. Und morgen reise ich. Schon wieder müssen wir uns trennen.« »Aber welche Wohnung willst du denn jetzt mieten?« »Natürlich die erste, die in der Keithstraße. Sie ist vielleicht noch nicht ganz trocken, aber wir haben doch Sommer. Wenn ich dann ein bisschen Rheumatismus bekomme, komme ich euch auf Hohenkremmen besuchen.« »Effi, darüber macht man keine Witze. Einen Rheumatismus bekommt man manchmal sehr schnell.« »Ach ja?« fragte Effi. Am selben Morgen noch mietete sie die Wohnung in der Keithstraße und schrieb Innstetten eine Karte, dass sie den nächsten Tag zurück wolle. Am nächsten Morgen aber ließ Effi die Mama an ihr Bett rufen und sagte, »Ich kann nicht reisen, ich habe solche Schmerzen, es zieht so den Rücken entlang, das wird doch kein Rheumatismus sein.« »Siehst du, das kommt, wenn man dumme Witze darüber macht.« So blieb Effi im Bett, schrieb ein Telegramm an Innstetten und sagte dann zu Roswitha, »Roswitha, du musst mir auch Bücher bringen, aber nichts Modernes. Ich will alte, ganz alte, etwas von Walter Scott oder Cooper.« Am dritten Tag ging es ihr immer noch nicht besser. »Das geht so nicht weiter, Effi«, meinte die Mama, »ich will einen Arzt rufen. Da gibt es einen, den kenne ich seit über 20 Jahren. Er heißt Rumschüttel.« Effi lachte laut. »Rumschüttel!« »Effi, große Schmerzen scheinst du nicht zu haben.« »Ah, die Schmerzen kommen und gehen.« Rumschüttel kam und verordnete Ruhe und Wärme. Seine Diagnose, Schulkrankheit, mit Virtuosität gespielt. Aber das behielt er für sich. Er kam jeden zweiten Tag und dann jeden dritten, weil er sah, dass die junge Frau nervös wurde, wenn er kam. Bei seinem vierten Besuch war Effi aufgestanden und saß am Fenster, ein Buch in der Hand, Anni neben ihr. »Ah, gnädige Frau, ich sehe, es geht wieder besser.« Als er gegangen war, setzte sich Effi an den Schreibtisch und schrieb, »Liebster Innstetten, Rumschüttel war hier und hat gesagt, ich könne wieder reisen. Aber heute ist schon der 24. und am 28. willst du herkommen. Da hat es wohl keinen Sinn, dass ich noch komme. Dass ich nicht selbst von den Kessinern Abschied nehme, ist nicht so tragisch. Bei Gieshübler war ich. Bleiben nur der Pastor und Krampas. Grüße den Letzteren. Seine Frau war ja nie sehr freundlich zu mir. An die Familie auf dem Lande schicke ich Karten. Entschuldige mich, so gut es geht. Du bist ja ein Mann der Formen. Lass mich in einem Telegramm wissen, was du darüber denkst. Wie immer, deine Effi.« Effi brachte den Brief selbst zur Post. Am nächsten Morgen kam das Telegramm von Innstetten. Einverstanden mit allem. Sofort fuhr sie in die Keithstraße. Die Sachen aus Kessin und die neuen Möbel waren schon in der Wohnung. Alles war in großer Unordnung. Effi ging als erstes auf den Balkon. Vor ihr lag der Tiergarten. Die Sonne schien. Nun mit Gott, ein neues Leben. Es soll anders werden.